Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo und dem Somaniac. Hallo. Heute geht es mal nicht um etwas zum Angucken. Also zum Angucken schon, aber um kein Filmthema. Genau. Das ist ganz was Neues. Heute geht es um Comics. Wir schauen und lesen. Wir schauen und lesen, beziehungsweise wir haben gelesen und erinnern uns an das Gelesene, besser gesagt. Ich würde Überschrift gefallene Helden im Prinzip sagen. Also wir haben die Idee, kam uns, weil ich habe ja beim Batman-Podcast ganz kurz erzählt, wie Nightfall so passiert ist. Ja. Also wie das so der Ablauf war. Das wollen wir auch nicht mehr wiederholen, weil... Hört euch die Folge an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Genau, super Batman Folge. 1. Großartige Folge. Findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, bei Audible, überall da, wo ihr unseren Podcast gefunden habt. Spotify, da iTunes. Da ist überall diese Folge Batman. Die erste Folge. Das ist die erste Folge. Erste von zwei Folgen. Genau. Es gibt zwei Batman-Folgen. Genau. Und Superman hat was ganz Ähnliches durchgemacht. Es waren halt die 90er. Den hat es noch schlimmer erwischt. Den hat es noch richtig schlimmer erwischt. Also Batman ist in Anführungsstrichen nur gebrochen worden. Also dem ist nur das Rückgrat gebrochen worden. Ja, ist immer die Frage, was ist schlimmer, ne? Ja. So gelähmt weiterleben zu müssen oder tot zu sein? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, er war tot. Er war tot. Aber richtig, definitiv tot. Definitiv. Ja. Alle haben geglaubt, er wäre definitiv tot. Ja, das war der Unterschied zu heutzutage. Also, weil du hast es eben im Vorgespräch kurz erzählt, dass die davon ausgegangen sind bei DC. Was hast du gesagt, dass sie davon ausgegangen sind, dass wir ein Publicity-Stunt? Also es war, dass das jeder erkennt als Publicity-Stunt. Genau, also es war im Grunde genommen, war es ein redaktionelles Versagen im Grunde genommen, weil die Batman-Redaktion hat Nightfall entworfen und Nightfall durchgeplottet und war dabei, Nightfall umzusetzen. Und dann kam die Superman-Redaktion und hat gesagt, ja, unser nächstes Ding ist dann Death of Superman in Superman 75. Und dann haben die gesagt, das könnt ihr nicht machen. Wir haben quasi genau den gleichen Plot hier. Und dann haben die gesagt, ja, können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Ja. Weil das ja über vier Hefte, fünf, also Titel, unterschiedliche Serien, ja, alles ineinander griff. Also ein Riesenaufwand, wie damals bei Batman auch. Und dann kam Superman 75, ja, in dieser... Ja, so weit sind wir ja noch nicht, aber es ist halt wirklich... Also, weil ich wollte auch jetzt gleich vielleicht ein bisschen die Story erzählen. Ja, aber das ist sozusagen eigentlich das Interessante dabei. Ja. Relativ kurz hintereinander, zwei Stories laufen so ein bisschen ähnlich. Ja, du hast später... Und daraus haben sie einen Trend gemacht. Ja, also bei irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, da treffen sich Superman und Batman, und dann sagt einer zum anderen, ja, du hast ja auch ein ziemlich schlechtes Jahr hinter dir. Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Obwohl Superman ist, Batman, ist er da noch oder ist er da schon wieder auf den Beinen? Ich weiß es gerade vom Zeitablauf her gar nicht. Ist noch nicht passiert. Ach so, also spielt der Tod von Superman praktisch vor Nightfall. Ja. Okay, denn, wir fangen halt einfach mal ganz, ganz vorne an. Sollen wir chronologisch anfangen? Können wir machen. Da ist nämlich eigentlich ein Heft oder eine Storyline. Also für mich waren das damals, ich habe das auf Deutsch gelesen, der Tag, an dem Superman starb, von Carlsen damals, war tatsächlich das allererste Comic-Heft von Superman, was ich mir gekauft habe, für den damals irrsinnig wahnsinnigen Preis von 25 D-Mark. Ich wusste nicht, dass man so viel für ein Comic ausgeben kann bis dahin. Ich hatte ja keine Ahnung. Nein. Aber... Die Geschichte fängt nicht da an. Sie fängt eigentlich bei einem Heft an. Also ich sage immer Heft, sind Sammlungen, also bei einem Carlsen-Band, der viel, viel später kam. Der nannte sich Doomsday. Da ist nämlich die Origin von Doomsday erklärt worden. Ja. Weil in der Tag, an dem Superman starb, taucht Doomsday plötzlich auf. Richtig. Ne? Der taucht plötzlich auf und sagt dauernd Metropolis und marschiert auf Metropolis zu und legt sich mit Superman an. Kein Mensch wusste warum. Der ist auch extra für diesen Zweck, der ist im Prinzip wie Bane, extra dafür erschaffen worden, unseren Haupttypen zu killen. Ja. Und das haben die damals wirklich geglaubt, dass Superman praktisch tot war. Das kam in der Tagesschau. In der Tagesschau kam der Bericht, Superman wird sterben gelassen. Na, also das war, das wird heute, also vor ein paar Jahren haben sie mal Batman getötet. Das hat kein Mensch geglaubt, dass das so bleibt und da hat auch kein Mensch mehr drüber berichtet. Also es wäre heute undenkbar, dass irgendwie Superman stirbt und die Tagesschau drüber berichtet. Ja, weil man das nicht kannte. Ja, das also man war, muss aber sehen, das war krass. Das man musste aber sehen, und unterm Comics Code, wenn wir nochmal weiter zurückgreifen, unterm Comics Code, da wurde nicht gestorben, unbedingt. Nee, nee. Also ich meine, das ganz große Ding war nicht mal bei DC. Der erste, der dann starb, und da kann man sehen, welches Gewicht das damals hatte. Ja, der dann zum Beispiel starb, war Captain Marvel, also der originale Captain Marvel. Das war die erste Graphic Novel von Marvel. Death of Captain Marvel, der starb an Krebs. Ach, der Captain Marvel. Der Captain Marvel. Ich war gerade bei Shazam. Oh, ja. Okay, ja. Ne? Also bei Marvel, wirklich. Dieser Captain Marvel, wie gesagt, die erste Graphic Novel von Marvel Comics. Captain Marvel starb an Krebs. Und Marvel Comics hat den originalen Captain Marvel zumindest so rein grundsätzlich, also mal in irgendwelchen Flashbacks oder wie auch immer, aber das haben sie nie ungeschehen gemacht. Ja, das war so groß, das haben sie nie ungeschehen gemacht, das ist nie geretconnt worden. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich kenne immer noch diesen Spruch, drei kehren niemals zurück, Onkel Ben, Bucky Barnes und Jason Todd. Ja. Bucky Barnes und Jason Todd sind schon wieder da. Richtig. Onkel Ben. Ja. Ja. Macht mal ein paar Jahre. Auf jeden Fall, also der ist nie wiedergekommen, weil Marvel nie gesagt hat, so. Und das nächste ganz große Ding war dann eben, war Crisis, wenn wir jetzt zu DC zurückgehen. Ja, wo Supergirl. Crisis on Infinite Earths, die ganz prominenten Opfer: A, Supergirl. Ja. B, der Barry Allen Flash. Ja, stimmt, genau. Der Silver Age Flash. Ja, der Silver Age Flash. Das kannte man. Ja. Ja. Aber im Vergleich zu einer Figur wie Superman ist das immer noch B-List. Ja, also Superman ist halt Und den Flash gab es dann ja wieder, weil der direkt Wally West hat direkt das Kostüm übernommen. Es gibt ja das Holy Trinity praktisch bei DC. Ne? Ja. Das ist halt Wonder Woman, Batman, Superman. Ja. Ist einfach so. Und das Interessante war eben, also wie gesagt, man kannte es nicht. Mhm. Dieses, okay, wir machen irgendeine Story und dann sind die da tot und dann machen wir halten wir die Serie an und machen ein neues Heft Nummer 1 und dann alles wieder auf Null zurück. Das kannte man nicht, weil in dem Moment, als die Doomsday-Saga passierte, war das ganz große Crossover war gewesen Crisis on Infinite Earths. Wir waren noch nicht bei Final Night, Identity Crisis, Final Crisis. Hast du ja nicht erst gesehen? In den 2000ern. Hast du nicht gesehen? Ja, Heroes in Crisis hast du nicht gesehen? Ja. Crisis, also diese inflationäre Geschichte da. Ja, ja. das war nicht so. Und was das Interessante war, es haben sehr viele Sachen noch mit reingespielt, die dazu geführt haben, eben, dass Leute geglaubt haben, DC tut das wirklich. Ja. Was heute jetzt vor dem Hintergrund der Auswertung... So nach dem Motto, die bringen eine Figur um, die seit 1936 existiert, bringen die in den 90ern 39. zum Damen... 39 ist Batman, 36 ist Superman. 37 war es, Entschuldigung. Ich glaube, es ist 38. Moment. Action Comics Nummer 1 ist, glaube ich, 38. Ja, aber Action Comic 1, Superman, Action Comics. Immer diese. 1938 war es. Ja. Nehmen wir die goldene Mitte. Und es war ja Action Comics 27, glaube ich. Nein, das war Action Comics 1. Nein, es. Hä? Du meinst. Ach, ich bin da bei Detective Comics, du meinst Detective Comics 27, ja. Ja. Das schneiden wir raus. Nein, Gott, wir schneiden es nicht raus. Wir schneiden es raus. Also, das Interessante ist eben, wie gesagt, es kamen eine Reihe Faktoren dazu. Ja. Die spielten da rein, die Leute tatsächlich haben glauben lassen, DC täte das. Ja, was heute sozusagen nicht mehr denkbar ist, weil man sagt, hör mal, das werdet ihr doch nicht machen. Ihr habt Superman in der Superman and Lois Fernsehserie. Es gibt ein DCEU und so weiter und so weiter. Zeitpunkt, ja. Das werdet ihr doch nicht machen, weil das ist auch so eine Art Marketingmaschine und so weiter. Ja. damals war das anders. Ja. Und die das hat eben dazu geführt, dass viele gesagt haben, ja, es war durchaus so, dass es gab eine gewisse Wahrscheinlichkeit, weil die Popularität von Superman sehr, sehr weit unten war. Okay, ja, er hat, gerade, da ist. So, jetzt hat er sein Motorrad ausgemacht. Ja. Schneiden wir auch raus. Ja, ja. Weil Superman hatte sich eben sehr, sehr schwer getan in den Jahren zuvor. Die Verkaufszahlen, die waren total im Keller zu dem Zeitpunkt. Genau. Ne? Also die Verkaufszahlen, sage ich mal, waren im Keller. Die ganzen legendären Größen, Jim Lee, Rob Liefeld und so weiter, hatten Marvel verlassen, hatten Image gegründet und Image war das heiße Ding. McFarlane dabei. Und das war das heiße Ding. Ja, und auch so Sachen wie Spawn kamen zu dem Zeitpunkt auf und die hatten halt einfach, es wirkte halt von außen wahrscheinlich für viele wie, jetzt geben sie auf. Genau, also es war wirklich so dieser, Marvel war das heiße Ding. Image war das heiße Ding. Image war ultra cool, ne, mit Youngblood und Spawn und Wildcats und so weiter. Und Marvel und DC nicht. Und das haben die direkt gemerkt. Die Zahlen gingen runter. Bei Marvel gingen sie runter, bei DC gingen sie runter. Superman wirkte super hausbacken dagegen im Vergleich. Obwohl er jetzt gerade mal zu dem Zeitpunkt, ja, das Reboot von John Byrne liegt gerade mal 6-7 Jahre zurück zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem, das war, hatte sich schon wieder ein bisschen alles verlaufen. Und gut, Batman war natürlich durch die Kinofilme noch ziemlich gefragt zu dem Zeitpunkt. Richtig, aber die ganze Herangehensweise, verprügeln die Baddies und so weiter, aber wir bleiben dabei trotzdem hier mal schön moralisch und hast nicht gesehen. Ja, ja. Das wirkte dagegen irgendwie so ein bisschen hausbacken. Ja, ich persönlich würde mir manchmal so ein leichtes Mittelding wünschen. Also ich habe es bei den Marvels, jetzt bei den Comics kann ich nicht viel sagen, ich kann nur bei den Filmen sagen, was die DC-Leute zu wenig machen, also in den Comics zumindest, machen die Marvels zu viel. Die Marvels, die killen sofort die Bösewichte weg. Und das finde ich ein bisschen doof. Ja. Aber das Interessante ist einfach an der Sache, und da kann man das sehen. Wenn man sich das anschaut, wie gesagt, wir waren jetzt bei Der Tag, an dem Superman starb und Doomsday-Saga. Das wird bei Nightfall genau das Gleiche sein, wenn man sich das anschaut. Im Grunde genommen, was DC da versucht hat mit diesen Stories, war quasi den Kontrast zu machen und zu sagen, schaut euch das mal an, wir können das auch. Ja, wir können Superman, ich sage jetzt mal, dieser Doomsday, der ist im Grunde genommen Image Comics. Ja, total. Bane im Grunde genommen, die Art, wie Bane vorgeht. Das ist quasi wie diese Figuren aus Image Comics. Und bei Nightfall haben sie es so weit getrieben, dass die eigenen Fans hingegangen sind und den Original Batman wieder gefordert haben. Weil DC hat das quasi so gedreht, dass man gesagt hat, wenn ihr das unbedingt wollt, wir können das machen. Aber schaut euch das an und überlegt mal, ob ihr das wirklich wollt. Wollt ihr dieses sehr brutale, dieses blutige, Superman ist tot, Batman im Rollstuhl und so weiter. Ja. Wir können Batman quasi militarisieren mit dem S-Bat-Suit, wo wir nachher noch drauf kommen. Wir können das machen, wenn ihr das wollt, aber seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Und die Reaktion der Fans interessanterweise war, Nee, wir wollen doch lieber die alten. Also wir mögen die Stories, weil mit Nightfall ist es noch nicht vorbei. Dieser Art, diese Idee. Ja, noch lange nicht. Noch lange nicht. Also die Idee finden wir ganz interessant. Ja. Die Konsequenz am Ende nicht unbedingt. Ja. Aber ich hatte eigentlich angefangen, aber das ist typisch Geek-Plätzchen, ne? Abschweifen. Ich hatte ja eigentlich angefangen zu erklären, wo kommt Doomsday her. Genau. Da gab es halt diesen Band und wir haben einen Alien-Wissenschaftler. Dieser Alien-Wissenschaftler möchte den perfekten oder das perfekte Wesen erschaffen. Da gibt es einen Planeten voller fürchterlicher Bestien und da schmeißt er das Baby rein. Das Baby wird innerhalb von 2 Sekunden wird das zerfetzt. Dann sammelt er die Reste von dem Baby auf, extrahiert die DNA, klont daraus ein neues Baby und dann schmeißt er es wieder den Bestien vor. Und das macht er hunderttausende Mal gefühlt. Ne? Also es wird nicht genau gesagt, wie oft. Aber irgendwann setzt eine gewisse Evolution ein. Ja, und dieses Baby überlebt länger und länger und länger und länger und länger und länger. Und irgendwann hat das Baby halt den kompletten Planeten ausgerottet. Und irgendwann ist das Baby so stark, dass es sich den Wissenschaftler vorknüpft. Ich meine, ich glaube, der Wissenschaftler, haben die den gekriegt? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall ist er dann irgendwie eingesammelt worden. Boah, ich habe das so lange, das ist so lange her. Irgendwann nachher in Star Labs oder sowas, ne? Irgendjemand ich weiß tatsächlich, also jetzt muss ich echt eine Bildungslücke wieder zu, ich müsste mir das Comic tatsächlich nochmal richtig durchlesen, weil es ist nämlich so, dass das, was dann zu Doomsday geworden ist, durch diesen Evolutionsprozess, ist halt dann irgendwann, hat sich mit irgendjemandem angelegt und hat halt verloren. Ich glaube, das waren sogar die Kryptonier, weil das kam nämlich raus, es war nämlich ein Kryptonier gewesen. Und ich glaube, es sind dann auch die Kryptonier gewesen, die dann Doomsday letzten Endes eingefangen haben, gefesselt haben, quasi die Hand auf den Rücken gefesselt haben, mit diesen armdicken oder beindicken Kabeln in diesen grünen Anzug an einen Asteroiden gekettet haben und ins All geschossen haben. Ja. Da ist dann Doomsday, was weiß ich, wie viele Jahre rumgeflogen, bis er dann irgendwann zum... Da ist der mit seinem blöden Motorrad schon wieder. So, jetzt ist er weg. Also sie haben Doomsday an den Asteroiden gekettet, da ist er dann rumgeflogen und dann ist er zum offensichtlichen DC-Zentrum des Universums gekommen, weil irgendwie jeder Müll, den du irgendwie im Universum in DC wegschmeißt, der landet irgendwann auf der Erde. Also ja. Ne, der ist halt auf der Erde gelandet. Die Erde ist wirklich der Mittelpunkt des DC-Universums. Ja. Und da lag der halt, was weiß ich, wie viele Jahrhunderte oder keine Ahnung, wie lange das daher ist, lag der halt dann unter der Erde. Irgendwann ist er halt erwacht worden, weil Superman da war. Weil Doomsday hat nämlich, und das erfährt man erst viel, viel, viel, viel später, es waren die Kryptonier, die ihm das halt alles angetan haben. Mhm. Und er hat halt auf alles, was kryptonisch ist, hat er einen tierischen Hass. Durch die Anwesenheit von Kal-El, also Superman, wird Doomsday wach. Ja, haut sich im Prinzip, das ist so dieses erste so Doom, wie er sich halt aus der Erde raushaut, befreit sich aus seinem Sarg oder seinem Gefängnis und fängt an, Richtung Metropolis zu marschieren. Ja. Superman ahnt davon gar nichts, ne, gibt Fernsehauftritte, dann ist noch diese Underworld-Geschichte, bestimmte Supermaschinen, da ist, einer hat... Kenny hieß er, glaube ich, hat seine Mutter unten verloren. Mhm. Und da ist so eine witzige Szene. Ich weiß, dass man Batman so sucht. Und da malt er halt ein riesengroßes, mit Leuchtfarbe, ein riesengroßes Superman-Logo auf ein Dach. Und dann kommt tatsächlich Superman. Das sind also so Nebenplots. Und die ersten, auf die Doomsday halt trifft, ist tatsächlich die Justice League. Aber in einer... Ich sag mal, relativ unbekannten Zusammenstellung. Ja. Also ohne die ganzen Heavy Hitters dabei. Ja, also Guy Gardner ist dabei. Ja. Blue Beetle ist dabei. Wie hieß er nochmal? Firestorm ist, glaube ich, dabei. Ja. Na, also das war halt zu dem Zeitpunkt, war die Justice League von der heutigen nicht. Also die ganzen A-Lister waren im Grunde genommen nicht dabei. Ja, das war halt im Prinzip die Justice League C-Liga. Genau. Und die wird erstmal einfach komplett abgeräumt. Die wird komplett platt gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie kalt machen. Nee. Also Doomsday bringt sie nicht um, aber er schaltet sie aus. Ja. Also der flügt da einfach durch. Genau, und einer erkennt halt dann, der sagt halt immer... Und dann, er sagt Metropolis. Mhm. Und dann marschiert er halt weiter und irgendwann wird halt natürlich Superman auf ihn aufmerksam. Und dann, also letzten Endes ist dieses Heft 169 Seiten Schlägerei. Ja. Also was anderes ist das nicht. Es macht wahnsinnigen Spaß, aber es ist auch irgendwie witzig, dass man quasi das Ende von dem Heft auf dem Titelcover verrät, der Tag, an dem Superman starb. Ja. Das ist halt, Es sei denn, man hat die Comic-Shop-Ausgabe, die in dem schwarzen, hier in der schwarzen Kunststoffhülle mit dem blutenden Superman-Emblem kam. Ja, gut, das. Da stand es nicht drauf. Ja, da stand es da nicht drauf. Aber ich habe es ja auch auf Deutsch von Carlsen gelesen. Und genau. Ja, ich meine, da auf dem Cover war noch Lois Lane, glaube ich, mit. Ja, wie sie den blutenden Clark Kent in. Genau. Und also letzten Endes läuft es darauf hinauf, Doomsday stapft halt unaufhaltsam weiter Richtung Metropolis, trifft halt irgendwann auf Superman, die kämpfen. Ja. Und zwar so richtig, die hauen sich so dermaßen auf die Murmel, dass das komplette Häuser, glaube ich, eingeebnet werden. Also und dann gibt es einen. Dann versucht er, glaube ich, Doomsday ins All zu katapultieren. Das bringt aber auch nichts. Also, was Superman auch macht, es spielt alles keine Rolle. Im Laufe von diesem Kampf zerreißt es halt komplett diese, weil Doomsday war halt im Prinzip ein Typ im kompletten grünen Overall mit so einer komischen Taucherbrille, so sah das aus, und eine Hand auf den Rücken gebunden. Das war aber dieses Halte-Ding, was man erst später erfahren hat. Ja. Und das wird ihm komplett weggerissen, und dann hat er auch diese Spikes, die halt wirklich so extrem sind, so scharf auch sind und so stark sind, dass sie Superman verletzen können. Ja. Und das hat es bis dahin in der Form, glaube ich, gar nicht gegeben. Also so einen krassen Gegner, also ohne Kryptonit wäre das nicht machbar gewesen. Ja. Und gipfelt halt irgendwann darin, dass sie sich halt gegenseitig totschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also quasi vorletzte, wenn man so will, die vorletzte Seite ist wirklich Doomsday schlägt Superman, Superman schlägt im gleichen Moment Doomsday. Superman schlägt aber mit beiden Fäusten. Ja. Der nimmt quasi in diese Beta-Stellung und haut mit beiden Fäusten zu, und sie schlagen sich gegenseitig tot. Genau. Also beide gehen zu Boden und keiner steht mehr auf. Genau. Ja. Und dann sieht man halt, da ist so dieses Bild, also ich finde das vom Artwork her sehr, sehr schön gemacht, weil man halt das entsetzte Gesicht von Lois Lane hinter der Kamera sieht. Ja. Und in der Kameraspiegelung sieht man halt eben den toten Superman. Das ist halt sehr, sehr cool gemacht. Also in diesem Superman 75, in diesem Heft Nummer 75, das Interessante ist erstmal, das ganze Heft besteht nur aus ganzseitigen Zeichnungen. Krass, ne? Also wirklich jede Seite. Ja. Und ich weiß nicht, wie man das dann ich habe es im Original gelesen. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen dann war. Es gibt ein Aufklappcover. Genau, also es gibt die letzte Seite ist quasi zum Aufklappen. Ja. War im Deutschen auch. Immer im Deutschen auch. Man sieht also, Lois Lane hält Superman, und dann klappt man das auf, und dann weint sie, hat ihn losgelassen, er liegt an der Erde. Und das dann, zerrissene Cape hängt quasi an so einem Laternenfall. Ja, man sieht noch auf dem einen Bild, ehe man das aufklappt, so nach dem Motto, hier, halt durch, die Ärzte sind unterwegs, und dann sind Textboxen, und dann klappt man auf, und in der nächsten Szene hat sie ihn losgelassen, weil sie sieht, dass er tot ist, er liegt da, sie weint, und Jimmy Olsen macht das Foto. Genau. Von der weinenden Lois Lane, Und dann sieht man auf der letzten Seite den Zeitungsartikel. Also das habe ich irgendwie bei mir jedenfalls. Ja, und dann war eben dieser Text, weil dieser Text in diesen Textboxen geht weiter. Und das dann eben stand, Daily Planet Superman Dead. Und dann eben, denn dies war der Tag, an dem, und das ist interessant, ein Superman starb. Okay. Also ein Mann hat alles gegeben um seine Stadt. Ja, und niemand wird diesen Tag vergessen, denn dies ist der Tag, an dem ein Superman starb. Okay. Also das ist... Ich weiß gar nicht, ob die das im Deutschen auch so übersetzt haben. For this is the day that a Superman died. Und wie gesagt, das Interessante ist eben, auf Seiten das von... Das ist, wenn man die weiteren Sachen dann, weil das ist ja da nicht vorbei. Richtig. Dann ist das lustig mit Superman, ne? Genau, ne? Weil das ist dann eben das Interessante, und eben, was man sich heute eben nicht vorstellen kann. Jeder bei DC ist davon eben ausgegangen, die Leute sehen, das ist ein Publicity-Stunt. Natürlich tun wir das nicht. Ja, aber ich tatsächlich, so. Gut, ich war und jetzt auch noch die nicht Welt so hat drauf geguckt und hat gesagt, naja, also angesichts, ihr seid nicht mehr richtig cool, die Zahlen sind runter. Superman. Das war's dann wahrscheinlich jetzt. Superman-Filmserie, also... Ja, stimmt, kurz davor war ja die Filmserie in Schimpf und Schande mit Superman 4 beendet worden. Und Kann also das heißt kurz davor ein paar kann Jahre. So nach dem Motto, können wir verstehen, war schön mit Superman, aber Superman ist nicht mehr cool. Ja. Was anderes ist viel, viel cooler, wenn ihr jetzt so einen Bang macht und Superman sterben lasst, um euch da irgendwie zu modernisieren. Ja, das glauben wir schon, das kann schon sein. Und alle bei DC so, wie jetzt? Leute, also nach dem Motto, hier wir sind doch nicht behämmert, so nach dem Motto. Ja. Die New York Times schreibt, New York Times macht einen Artikel, ja, darüber, dass wie DC es wagen kann, die Ikone der amerikanischen Popkultur sterben zu lassen, nach dem Motto, was stimmt nicht mehr mit Amerika, wenn Superman tot ist? So nach dem Motto, könntest du mal bitte ans Telefon kommen, hier, die New York Times ruft an, die Washington Post ruft an, DPA ruft an, rund um die Welt in Japan heulen Menschen, weil die japanischen Medien schreiben, Superman ist tot und alle glauben, wie Superman gesagt, ist tot. Wie gesagt, es kam in der Tagesschau so, hallo? Genau, ja, also ich hab noch den Zeitungsausschnitt aus der Lokalzeitung, okay, wo ich damals lebte als Kind, wirklich noch mit so einem schmalen, das war kein langer Text, ja, aber das war denen quasi hinten auch vermischt, das war ein, sie hatten es war eine Meldung. Sie hatten das Bild mit Doomsday, der Supermans Körper hochhält. Ja. Und darunter, ja, hier DC Comics lässt Superman sterben. Also nicht mit. Krass, ne? Nach dem Motto, wie jetzt? Nein. Und da stand wirklich so, ja, weil die Zahlen sind nicht gut und so weiter. Und dann ist die Ikone, der ist tot. Weil wenn du das heute hörst, dann denkst du dir, dauert es 1 oder 2 Jahre, bis er wieder da ist. Genau, weil eben in der. Als Folge daraus, ja, der ist tot, dann bringen wir ihn zurück, dann machen wir einen Reboot, dann machen wir einen Redcon, dann machen wir und so weiter und so weiter. So nach dem Motto, seither ist er irgendwie 5-mal gestorben. Tode sind bedeutungslos geworden. Ja, weil er war ja nicht mehr in der allerletzten Superman-Story des vor Stimmt, vor Crisis in Whatever gestorben. Happened to the Man of Tomorrow ist er ja auch nicht gestorben. Also die Welt dachte, Superman sei tot, aber Superman war nicht tot. Jein, ne? Also klar, Kent. Er war ungefähr so gestorben, wie Anakin Skywalker damals gestorben ist, als er so Darth Vader wurde. Der hat ja dann, was war das? Welche Farbe war das? Was gelb? Irgendein spezielles Kryptonit hat er halt genommen. Also er hat ein Kryptonit genommen, er hatte keine Superkräfte. Genau, das mehr. Hat ihm alle Superkräfte für immer weggenommen. Er hatte, weil er in Whatever Happened to the Man of Tomorrow als Clark Kent enttarnt wurde, er hatte eine neue Identität angenommen. Als Jordan Elliott war es, genau. Er hatte eine neue Identität angenommen, hatte eine andere Haarfarbe und hatte dann Lois Lane geheiratet und sie hat ein Kind. Leseempfehlung. Alan Moore, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Ja. Sehr, sehr gutes. Ja. Die allerletzte Superman-Story vor Crisis. Genau, vom oder ich sag mal, das Ende des Bronze Age. Sag mal, die letzte Story vor Man of Steel. Ja, ja. Sozusagen. Ja. Und selbst da war er nicht gestorben. Nicht mal da. Wie gesagt, Supergirl war gestorben in Crisis. Sie hatten jede Menge Charaktere sterben lassen. Sie hatten. Ich glaube, abgesehen von irgendeiner Variante, ich weiß nicht, ob das der Erde 2 Superman war, auf jeden Fall, sie hatten wahnsinnig viel sterben lassen, aber nicht Superman. Ja, das war die heilige Kuh, nur so ein bisschen. Genau. Ne? Also Superman starb nicht. Aber wie gesagt, es geht weiter, jetzt mache ich nämlich mit meiner Erzählung weiter. Genau. Dann gibt es erstmal, bei Carlsen war das damals so ein Zweiteiler, eine Welt ohne Superman 1 und eine Welt ohne Superman 2. Und fängt natürlich standesgemäß erstmal mit der Beerdigung an. Funeral for a Friend. Hieß das im Englischen? Oh, okay. Funeral for a Friend. Und es war jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel bei Justice League, auch nicht im Snyder Cut. Also die Beerdigung, die ist richtig heftig gewesen. Also weil es ist halt eine Beerdigung, wie man sich eine Beerdigung im DC-Universum vorstellen würde. Der Sarg wurde von Hal Jordan, von Batman, von Green Lantern, von Batman, von Wonder Woman, die haben, glaube ich, den Sarg getragen. Ja. Es war eine wahnsinnige Prozession, es war echt das Who is Who, es waren alle da. Ja. Das war, also da gibt's ein Frame, wo diese Prozession ist und ich weiß nicht, wie viele das sind, Helden, die, du hast im Leben noch nichts von gehört, aber im Grunde quasi jeder. Alles eingebaut, was da im, war. Im Grunde jeder. Ja. Also ich glaube, es war irgendwie, wenn ich es richtig erinnere, es waren irgendwie sogar Legionäre von der Legion of Superhero aus dem 31. Jahrhundert gekommen. Ja, ja, klar. Legion war da. Ja, also war da. Und ich meine, was sie in dem Comic hatten, weil du sagtest, Snyder Cut, die Statue. Ja. Er bekam die Statue. Genau. Die Flamme, die leuchtete, ja. die Flamme, die brannte und Superman mit dem Adler auf der... Genau, der hielt dann so die Hand hoch und hat dann den Adler. Ja. Also da kommt das aus dem Snyder Cut oder aus genau. Justice League, da kommt das her. Und man fragt sich dann zuerst, ja Moment mal, ja gut, wir haben jetzt die Beerdigung, aber warum gibt es denn da so einen dicken Band? Verstehe ich gar nicht, ne? Ja, und plötzlich tauchen Superman auf. Und zwar vier verschiedene. Also erstmal den unsupermanigsten Superman von allen. Ein gewisser Henry Irons hieß er, glaube ich. Der war Stahlarbeiter. Der ist, glaube ich, ist er nicht sogar von Superman irgendwie gerettet worden? Er war auf jeden Fall ein Riesenfan von Superman. Ja. Und aber auch genialer Erfinder. Im Prinzip so ein bisschen ist er der Iron Man von DC. Also es erinnert ja. so ein bisschen an Iron Man, weil er ja. macht sich halt wirklich einen kompletten Eisenanzug und ist dann halt, hat das Logo, sagt aber nicht, dass er Superman ist. Er sagt, er trägt dieses S als aus Zeichen des Respekts an Erinnerung an Superman. Genau, er ist Steel. Er ist Steel, genau. Er ist Steel. Er hat eben diese stählerne Rüstung, was genau. ihn mit Superman verbindet, wie gesagt, dieses Emblem. Ja, er ist halt wirklich der Man of Steel. Genau, er ist wirklich Man of Steel. Mhm. Mit einem roten Cape. Ja. Ja. Und er hat den Hammer. Er hat diesen Hammer, genau. Weil die Figur selber, das ist das Interessante, er ist eine Anspielung. Er ist Afroamerikaner. Ja. Erstmal. Mhm. Von diesen ganzen Figuren. Stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Genau. Also von den ganzen Figuren, die da kommen werden, diese Regentschaft des Superman, also Reign of Superman, genau. wie es dann im Englischen hieß. Er ist der einzige Schwarze. Ja. Also, und er ist die Anspielung an diesen legendären Eisenbahnarbeiter John Henry Irons, glaube ich. Ich muss ehrlich sein, da kennst du nicht besser aus. Deswegen hat er diesen Hammer. Ja, aber die Figur, die kennt man schon. Also er ist Steel. Mhm. Und ich muss sagen, und muss man dazu sagen, er bekam ein eigenes Heft. Ja, und er taucht halt auf und er ist tatsächlich auch noch sehr, sehr lange weiter, hat sehr, sehr lange noch weiter existiert. Genau, er kam dann, das ist das Interessante, das gilt nicht für alle die Figuren, die du nennen willst, aber Steel gehört zu denen, der bekam eine eigene Serie. Ja. Oder bekam Film. Shaquille und der Shaq war... Ja, aber daran kann man sehen, wie zügig das ging. Genau. Also diese Figur hat ganz, ganz schnell große Popularität aufgebaut. Der in Deutschland Steel Man hieß und in USA Steel. Ja. Aber er war, wie gesagt, diese Figur hat also wirklich, ist zumindest für eine gewisse Weile... Um einen eigenen Film auf die Beine zu... Ist gut angekommen. Ja. Bekam, wie gesagt, ein eigenes Heft, bekam dann diese Verfilmung. Das war einer. Steel. Ich weiß nicht, also die Figur gibt es auf jeden Fall bis heute. Ich weiß nicht, wie das mit dem Heft aussieht, aber... Hat es dann nicht so lange gegeben. Er ist dann, glaube ich, noch ein paar anderen Serien immer mal vorgekommen. Aber das ist eine von diesen Figuren. Mhm. Für eine gewisse Weile war das eine populäre Nummer. Ich fand die auch sehr, sehr gut die gemacht. Also zumindest in dem Zusammenhang, wo ich sie gesehen habe, sehr, sehr... Ja. Also das war der eine. Dann kam, ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge gewesen ist. Kann sein, dass ich da durcheinander komme. Also dann, ich glaube, jetzt kam dann der Superboy, der aber damals nicht Superboy heißt, sondern da kam halt so ein Jugendlicher an und der hat gesagt, ich bin Superman. Das war Superboy. Das war Superboy? Superboy ist ja, dann hat er sich dann später genannt, ein Klon. Ja. Kam dann später raus, ich glaube, war Lex Luthor, steckte, glaube ich, wieder dahinter. Ja. Lex Luthor hat ihn, glaube ich, geklont, hat es aber nicht ganz hingekriegt. Er hat andere Fähigkeiten als, er hat so Kontakttelekinese hat er, glaube ich, war er das? Genau. Also er hatte lange bevor das sonst, er war der Versuch, das kann man sehen, dieser Superboy, das muss man so sagen, John Byrne hatte das ja neu definiert, in Man of Steel nach Crisis, Superman war nie Superboy gewesen. Es gab keinen Superboy. Ja, nee, den gab es ja. Also der hat auch keine Superkräfte als Kind, sondern die hatte er erst als junger Erwachsener. So, es gab also dann zum ersten Mal seit 85, also nach 7, 8 Jahren jetzt, es gab zum ersten Mal wieder einen Superboy. Genau. Und er war jetzt der Versuch von DC wieder cool zu sein. Ja. Also er hatte einen Undercut als... und er hatte halt... Er hatte eine Sonnenbrille. Ja, hat er die Lederjacke direkt gehabt oder kam die erst später? Er hatte die Lederjacke direkt, nachher hatte er sie nicht mehr. Er war aber auch der Einzige von den ganzen Superman, der hat wirklich von sich selber glaubte, ich bin Superman. Ja, also er war Superman, er hatte einen Ohrring. Ja, genau. Er hatte eine wobei ich mich dann frage, wie zum Teufel sticht man Superman ein Ohrring? Mit einer Kryptonit-Injektorspritze? Ja. Keine Ahnung, aber er hatte ein Ohrring, er war der Coole. Ja. Er war der Coole und er ließ jeden wissen, dass er cool ist, weil er war eigentlich Superman und oder er würde Superman. Hm. Und wenn das jetzt so weitergeht, in 10 Jahren wäre er sowieso der Superman, weil er sowieso mega cool ist. Na eben, deswegen. Ja. War eine gute Serie. Kryptonit, ich fand ja damals das Argument, ich wollte nicht Superman sein, weil da gibt es ja Kryptonit und da ist er ja so empfindlich gegen. Ja. Ich meine, hey, du bist Mensch, ich lege einfach mal ein bisschen Plutonium neben dich, dann können wir mal sehen, wie schnell du tot bist. Aber also war auch eine gute Serie. Ja. Der bekam auch eine eigene Serie, ich habe sie gelesen, war ganz gut. Kam nicht gleichzeitig auch Supergirl wieder? Es gab ein Supergirl. Die Matrix, ne? War Matrix. Genau. War Matrix. Sehr weird. War sehr, sehr weird. Ja. Ja. Ich meine, das hat dann noch sehr, sehr lange gedauert, bis wirklich Kara, Supergirl, wieder da war. Nee, Moment mal. Sie war, also das Supergirl. Nee, Doomsday hat Supergirl gekillt. Hat Matrix, hat Doomsday nicht Supergirl. Supergirl hat Doomsday doch angegriffen und der hat doch Matrix gekillt. Also der Punkt war... So war das doch. Genau, also der Punkt war... 25 Jahre. Matrix oder Matrix war ja aus einer quasi parallelen Dimension, war inspiriert von Superman, hatte diese Art Supergirl-Identität und hatte sich dann Doomsday gestellt. Doomsday hatte sie verprügelt und sie war quasi in ihre Protoplasma-Geschichte wieder zurückgefallen. Und Lex Luthor... Der rothaarige Lex Luthor. Mit dem Bart, der also zu dem Zeitpunkt behauptete, er wäre irgendwie ein Sohn von Lex Luthor, er wäre nicht der böse andere Lex Luthor, hatte sie unter ihre Fittiche genommen, um sie quasi um ihre Fähigkeiten, weil er hatte sich selber geklont und sein Klonkörper verfiel. Der zerfiel wieder. Und er suchte nach Wegen, sich seinen Körper zu stabilisieren und... Weil Lex Luthor ist nämlich gestorben, weil er Krebs bekommen hatte, weil er die ganze Zeit den Kryptonit drin getragen hat. Genau. Und wie gesagt, also das Supergirl, das eben zu diesen Figuren gehörte, die jetzt eben versuchten, diese Lücke zu schließen, die durch Supermans Tod kam, das war dieses Matrix Supergirl. Mhm. Also das nicht Kara L. Das war nicht Kara. Das war nicht Kara. Die ist erst wesentlich... Ah nee, die heißt ja gar nicht L mit Nachnamen, oder? Nee. Stimmt. Wäre ja Schwester. Ah, ich hab's genau. Auf jeden Fall, die kommt erst sehr, sehr, sehr später. Matrix, Supergirl, dann nur an sich Supergirl. Das hat es noch eine ganze Weile gegeben, ja. Dann kommt der nächste Superman, quasi Superman, das ist der Eradicator. Auch super cool mit der Sonnenbrille. Ja, der war so, hatte der nicht so hatte den schwarzen Suit nicht gehabt und graue Haare und so eine Sonnenbrille. Irgendwie schwarz und blau. Also er war für 90er Standards. Er war auch ein cooler. Eigentlich war der überhaupt nicht Superman, sondern er hatte eigentlich nur die Aufgabe, den Körper zu beschaffen und alles zu regeln. Ja, irgendwie sowas. Also der Eradicator, der ist auch dann später... verschwunden? Oder? Der Eradicator, der hat nachher, der ist deshalb wichtig, weil es, kurzer Ausblick, es wird Emerald Twilight nicht geben ohne Eradicator. Nee, das war nicht Eradicator, das war der Cyborg, auf den will ich ja jetzt kommen. Ja, das war der Cyborg, genau. Nee, der Eradicator, den haben sie später nochmal irgendwie bei Outside. Also der Eradicator ist im Prinzip nur ein Bediensteter der Festung der Einsamkeit. Ja, genau. Der sich quasi um die Wiederherstellung von dem Körper von Superman kümmern soll. Der war das, genau. Genau. Dann kommt nämlich der Böse, der Superman-Cyborg, nicht zu verwechseln mit dem lieben Cyborg, der aktuell ist, sondern es ist halt der Superman-Cyborg. Genau. Das ist halt einer, der ist halt, und man merkt halt zu dem Zeitpunkt, ist halt Terminator 2 im Kino gelaufen, als der kam, weil wir haben halt einen Superman, der halb lange Haare, wallendes langes Haar hat, halb menschliches Gesicht und halb Roboter ist, der Superman-Cyborg. Ja. Ähnlichkeit mit dem Terminator, dem das halbe Gesicht fällt. Rein zufällig. Und der war, der hat mit Desaad zusammengearbeitet. So war das. Desaad ist einer der Handlanger von einem gewissen Herrn Darkseid. Der ein oder andere wird ihn kennen. Ja. Und Desaad also es mündet dann über ganz, ganz viele Subplots darin, dass, ich glaube, am Anfang vom zweiten Band ist es halt gewesen, dass der Cyborg mit Hilfe von einem Riesenraumschiff von Apocalypse Coast City komplett platt macht. Mit ganz vielen Bomben, das sind so Riesenbälle, die die darunter, und die explodieren halt alle. Und letzten Endes, Coast City wird komplett platt gemacht. Coast City ist die Heimat von Green Lantern. Ja, eigentlich kann man da weiter, weil da ist nämlich der nächste Fall eines Helden drin. Genau, das ist eine Saga, wo wir nachher nochmal drauf kommen. Da kommen wir nachher nochmal drauf, ne? Da machen wir jetzt ein Sternchen. Genau. Und also weil, ist, wenn ich das gesagt, jetzt noch erzähle, genau, dann wird es also zu höher, glaube ich. Wie gesagt, der, aber zu Anfang. Ja, du korrigierst mich, wenn ich was vergesse, ja, wie gesagt. Genau, das ist weil zu Anfang, wie gesagt, zu Anfang weiß man das aber eben nicht von dem Cyborg. Mhm. Das ist auch der, der eigentlich aussieht wie Superman. Der sieht aus wie Superman und man weiß nicht, dass er böse ist. Das ja, ist also das tatsächlich kommt also mit der Zeit erst raus. In dem Moment, ja, also richtig klar ist es halt in dem Moment, wo er die Stadt da vernichtet. Ne? Und die, wie gesagt, die alle zusammen versuchen jetzt die Lücke zu füllen, die durch Supermans Tod entstanden ist. Und das ist halt Reign of the Superman, nennt sich das Ganze im Englischen. Ja. Nebenbei bemerkt, das Ganze gibt es auch als Animated-Filme. Stimmt. Death of Superman, sehr, sehr gut gemacht. Und halt Teil 2 heißt dann auch Reign of the Superman, das ist so ein Zweiteiler. Ja. Lohnt sich. Die Story ist ein bisschen anders, die ist ein bisschen sehr, also die ist halt modernisiert. In den Grundzügen ist es aber gleich geblieben. Ja. Ja. Also. Ja. Ja, und. Aber eben, weil niemand, wie wir so gesagt hatten, bei DC, niemand vorhatte, dass Superman wirklich killt. Dass Superman tot ist, war es eben nur eine Frage der Zeit, bis Superman zurückgekehrt ist. Ja, und das ist nämlich so eine Sache, die hat mich, es unterhält sich Kevin Costner ja eine ganze Zeit beim Justice, war es bei Justice League oder? Die unterhalten sich doch irgendwo im Jenseits, aber ich, oder war es bei Batman wie Superman? Wo er dann zu seinem Vater sagt, aber ich glaube, das macht er in dieser DCEU-Variante viel zu früh, weil eigentlich gibt es ja noch so einen Zeitplot, wo der Geist von Superman sich im Prinzip die ganze Zeit mit Jonathan Kent unterhält. Ja. Und irgendwann von Jonathan Kent quasi überredet wird, du hast noch eine Aufgabe und so weiter. Ne? Also das Ganze wird so ein bisschen spirituell. Und in dem Moment, wo halt Superman sagt, ja, ich habe noch eine Aufgabe, ne, dann geht er halt wieder zurück und wacht, glaube ich, in der Festung der Einsamkeit auf und hat eine Vokuhila. Genau, das ist halt weil der ganz große der Mallet Superman. Genau, weil der ganz große Modernisierungsschub bei Superman bestand darin, dass Superman eine Matte hatte. Er hatte eine Matte, er hatte immer noch die Überhose, aber er hatte halt eine Matte. Genau, er weil bis zum Matte. Bis zu Superman Blue und Superman Red. Das dauert noch ein bisschen. Das würde noch richtig lange dauern. Ja. Allerdings hat er den schwarzen Anzug. Weil er hat zuerst nicht also er schlüpft nicht direkt wieder in Rot und Blau. Richtig. Sondern er hat einen komplett schwarzen Anzug, was ein Regenerationsanzug von der Festung der Einsamkeit ist. So haben sie es damals, glaube ich, erklärt. Und das ist auch erst total obskur, dass Superman wieder da ist, aber dann kommt halt eben in Return of Superman, kehrt er halt wieder zurück. Kann sein, dass ich das Ganze jetzt vereinfache, weil ich ganz viel vergessen habe. Aber da ist dann noch Schurke X, Schurke Y und so weiter. Wenn es euch interessiert, lest es nach. Ja, ja. Oder guckt es euch als Animated-Filme an. Ne? Oder das, genau. Ansonsten alles relativ gut zu kriegen, alles in Trade-Paperbacks und online sowieso. Das Ganze hat dann noch einen Epilog mehr oder weniger. Das Ganze nennt sich dann auch, ist das dann nochmal Doomsday oder wie hieß es? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls macht sich Superman auf, weil es hat sich leider nicht nur Superman regeneriert, es hat sich auch Doomsday regeneriert. Weil durch die Hintergrundgeschichte wissen wir das. Oder war das auch in Doomsday drin? Ich bin mir gar nicht sicher. Kann sein, dass es im selben Band oder ich was durcheinander werfe. Jedenfalls wird dann Superman, das Problem ist, Superman hat Doomsday so gerade besiegt. Aber durch diese Art und Weise, wie Doomsday halt entstanden ist, er lernt halt immer. Das heißt, der Superman, so wie er gewesen ist, der kann Doomsday jetzt nicht mehr töten, weil hat sich weiterentwickelt. Also wird er von Starlabs oder von dieser Kriegerwelt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, von wem nochmal, komplett aufgepimpt. Also er hat dann so diesen kraftverstärkenden Anzug. Ich meine, Superman kraftverstärken ist generell so eine Geschichte, weil Supermans Kraft ist... Aber es sind die 90er. Es sind die 90er, ne? Also da hat man dann... Da brauchten wir sowas. Ja, da hat er dann wirklich so diesen total aufgepimpten Anzug. Und dann tritt er halt nochmal gegen Doomsday an. Der Kampf verläuft ganz, ganz anders. Ne? Superman gewinnt, das ist so die Kurzfassung. Aber er gewinnt eigentlich nicht wirklich. Sondern Doomsday wird verbannt. Ja. Und zwar ans Ende der Zeit. Ja. Ans Ende des Universums wird er von, ich glaube, der Metron hängt damit drin. Wieso, was war das? Mhm. Und es endet halt damit, dass das Superman halt eben dem Universum beim, nicht Superman, das Doomsday beim Sterben des Universums zuguckt und ja. Wenn es keine Zeit mehr gibt, kann er nicht wiederkommen, so nach dem Motto. Damit endet in, bis New 52 endet das Thema Doomsday eigentlich, soweit ich weiß. Also kann sein, man möge mich korrigieren, wenn ich was vergessen habe. Ja. Aber ich sag mal, zumindest für das, was DC wollte, ja. Also ich sag mal, für den Publicity-Stunt, ja. Dafür war das. Superman ist wieder da. Superman war da, Superman war tot. Alle fragen sich, was jetzt passiert, dann kommt Superman zurück. Im Grunde, das war das, was man wollte. Dann kamen dann später noch Sachen, ne, der Prozess, also es gibt dann ganz, ganz viele Folgen davon, die dann auch damit verzahnt sind. Das führt alles viel zu weit. Mhm. Aber eine schöne Auswirkung hatte nämlich der nächste Heldensturz. Hal Jordan. Hal Jordan, Emerald Twilight nennt sich diese Saga. Und es fängt im Prinzip damit an, dass ein trauernder Hal Jordan in diesem riesengroßen Krater von Coast City ist. Am Cyborg kann er sich nicht mehr rächen, weil ich glaube, der ist vernichtet worden von Superman selber oder von, ich glaube, von Superman war das, ne? Ja. Er ist halt da und der kann sich fassen, der dreht da fast drüber durch. Das ist übrigens der Hal Jordan vor dem Redcon. Kommt gleich. Ne? Also das ist so der, wie er ursprünglich. Also ja, genau. War. Weil das Interessante ist, man kann es also sehen, in der Abfolge die Emerald Twilight und so weiter, Emerald Saga, ist eben nicht denkbar. Ohne diese Superman-Geschichte geht das nicht. Ja, also, ohne die Superman-Geschichte ist es nicht denkbar, wobei man eben sieht, dass Nightfall dann auch noch wieder ein Stück reinspielt. Das kann man sehen. So beide Sachen gehen da so ein bisschen, gehen da so ein bisschen rein, weil bei Nightfall quasi dieses Element hat, dass der Titel von einem auf den anderen übergeht. Ne? Von Bruce Wayne, Jean-Paul Valley. Ach so, ja. Klar. Und weil erst fällt der eine, dann der andere. Ja. Aber das ist ja dann auch Nightfall, Night Quest, Night's End. Das ist ja nochmal unterteilt gewesen damals. Ja. Ja. Also wie gesagt, Hal Jordan ist der mit dem maximalen PTSD. Ja. Also der hat nicht nur seine Frau oder seine Freunde verloren, der hat alles verloren, inklusive der Stadt. Die Geliebte ist weg. Ja. Alle Freunde sind weg, also ausgelöscht. Die Stadt ist ausgelöscht, es ist alles ausgelöscht. Und dann macht er einen auf Wonder? Nein. Im Prinzip macht er genau das. Und zwar sagt er, hey, ich habe doch so einen Ring. Ich habe doch so einen grünen Ring. Und den benutze ich jetzt einfach, um die komplette Stadt wieder zu erschaffen. Ja. Ne, aus meiner Vorstellung, er schafft ja die komplette Stadt neu, ist total glücklich und so weiter. Man merkt, er ist zu glücklich. Ne, also er wirkt dann so total, als ob er stoned wäre. Ja. Er lebt halt einen Traum. Ne? Also, richtig, weil die Menschen, die er wieder erschafft, die reagieren oder die interagieren auch mit ihm. Ja. Das ist halt... Und irgendwann, wie war das? Irgendwann geht ihm halt der Saft aus, weil er muss ja diesen Ring immer wieder aufladen. Richtig. Die haben ja nicht unendlich viel. Und dann fordert er halt von den Guardians, also nicht Drax, Star-Lord und Groot, sondern von den blauen Jungs. Genau, von den blauen Jungs. Ich habe vergessen, wie der nochmal hieß, der dann erscheint. Wie hieß der nochmal? Habe ich aber hier auch nicht präsent. Also der Punkt ist im Grunde genommen, er braucht mehr Energie. Er sagt, Leute, ich brauche mehr Energie. Ich muss hier eine Illusion aufrechterhalten. Genau. Also das Problem besteht darin, er sagt, ich brauche mehr Energie. Und die Guardians sagen, du dürftest das überhaupt nicht machen. Das ist nicht deine Aufgabe, du bist Polizeikraft. Genau, er sagt, ich will mehr Energie. Und die Guardians drohen ihm damit, ihm einfach den Ring wegzunehmen. Mhm. Ja, weil er seinem Job nicht nachkommt, weil die Batterie genau. und den Ring dazu zu verwenden, da, sage ich mal, solche Traumgebilde zu erschaffen, das ist nicht die Jobbeschreibung. Ja. Und die wollen das nicht. Genau, und dann sagt Hal Jordan, ja, da sehe ich mich aber nicht, das will ich aber sehen, wie ihr mir den Ring hier wegnimmt. Und dann gehen die tatsächlich hin und ich weiß nicht, ob sie direkt die größere Liga, aber zuerst die umgehenden Lanterns werden auf ihn gehetzt. Und er bringt halt eine Lantern nach der anderen um. Und greift sich den Ring. Und greift sich deren Ring. Und irgendwann geht das halt so weit, dass sie ihm auch Kilowog Er macht sich eben auf ja. nach Oa. Ja, er mordet sich durch das komplette Green Lantern Corps. Um die Zentralbatterie ja. sich zu greifen. Und aufzunehmen. Ja, also er ist Doomsday. Er flügt da durch. Ja. Er ist Doomsday. Ja. Und deswegen hat er auch auf dem Cover hat er halt beide Hände, so einen total irren Blick. Ich liebe dieses Cover. Ja. Und hat halt an allen Händen, an jeder Hand hat er irgendwie drei von diesen Ringen. Genau. Also es ist halt genau. Irrsinn. Also er ist komplett wahnsinnig. Ja. Es gibt ein paar Lanterns, die tötet er nicht, aber er nimmt ihnen eben den Ring ja. weg. Ja. Ja, wobei. Wobei das im Grunde genau. Und er das lässt aber auch ein paar Lanterns, nimmt den Ring weg und lässt sie im All zurück. Also, richtig. Das ist schon also töten. Der Punkt ist, er hat zu dem Zeitpunkt also wirklich den Verstand ja. verloren. Kilowog killt sodass er den Ring abnimmt und sagt: Naja, aber ich bringe die ja gar nicht um. Ich nehme den. Und die sagt: Ja, aber die schweben hilflos im Weltall. Ja. Die sind ja. auch tot. Der Witz besteht eben. Ja, aber Kilowog bringt er wirklich um. Ja. Und das war ja so diese Sache. Das ist ungefähr so, als ob. Ja, wen nehmen wir denn jetzt? Als ob Batman irgendwie Robin killt? Es hinkt ein bisschen. Mir fällt gerade gar nicht so eine Riesenfreundschaft ein. Also ich sag mal, im Grunde genommen wäre es so, wenn man hingehen würde und Batman tötet Superman oder Superman ja. tötet Batman. Oder so rum, genau. Also wirklich so der Freund, also die letzte, das kann man sagen, die letzten zwei Verteidigungslinien ja. der Guardians bestehen A aus Kilowog. Ja, also die letzte ist ja super krass. So, das ist bestehen ja total aus Kilowog und er tötet Kilowog. Ja. Also da liegt am Ende noch der obere Schädel von Kilowog ist noch da. Ja. Und die letzte... Die letzte ist nämlich super heftig, weil sie brauchen einen bösen Mann, um einen bösen Mann aufzuhalten. So ein bisschen Demolition Man. Gab es damals noch nicht, Demolition ja. Man. Sie wenden sich an Sinestro. Ja. Aber Sinestro ist ja hier gelb, ne? Angst und so weiter. Sie sagen, Sinestro, du kannst dich jetzt rehabilitieren. Wir machen dich wieder zur Lantern. Wir geben dir ganz viel Macht. Wobei ja. das mit dem Farbcode, mit von wegen mit Angst, das war damals. Kam das ja nicht. Später? Das mit Blau und so weiter. Ach so, okay. Das gab es noch nicht. Bildungslücke. Er war in gelb. Mhm. Aber einfach nur zur Unterscheidung. Ach so, also okay. die unterschiedlichen Ringe mit den Farben, die das unterschiedliche Ach, das kam später erst. Das okay. kommt erst, das ist erst eine spätere Erfindung. Das war ein Kyle Rayner. Okay. Also in dem Moment gab es wirklich nur Green Lanterns. Er war deshalb gelb, weil er war der Böse. Okay. Jedenfalls, wir machen dich jetzt wieder zur Lantern. Du kriegst von uns ein Premium-Abo auf die Oa-Batterie, wenn du uns diesen Typen da aufhältst. Also und, für den Zeitraum. Dann und vor, halt allem, den vor allem komplette Amnestie für alles. Ja. Also die, und das ist eine Menge, was also der eigentlich die Guardians, also die Guardians lassen komplett die Hose runter, alles vergessen. Ja. Sinestro ist der Main Villain von Green Lantern. Genau. Und was man einfach sagen muss, in dem Moment, den Guardians ist es egal, ja, halte Hal Jordan auf. Ist uns scheißegal, also wenn du das machst. Und wenn du dafür 20 Planeten killen musst, dann sind wir damit und okay. Und wenn du Hal Jordan tötest, spielt keine Rolle. Ja. Das ist nur, also die Jobbeschreibung besteht aus halte Hal Jordan auf, Klammer auf, egal was es kostet, Klammer ja. zu. Was nicht funktioniert. Was nicht funktioniert hat, weil Hal Jordan kommt, macht ihn kalt und metzelt die Wächter nieder, alle bis auf einen. Ja. Boah, ich habe diesen Namen auf mhm. der liegt mir auf der Zunge. Ja. Warte mal, ich google es jetzt mal. Mhm. Das werde ich auch nicht rausschneiden, sondern auch lustig, dass meine Tastatur jetzt gerade. Die Tastatur ist jetzt Bestandteil dieses Podcasts. Ja, die Tastatur, nee, die leuchtet gerade grün. Das ist so ein Wechsel. Albinzur? Das war der. Ich habe den auf dem. Gunthead ist es, Mann. Genau. Wieso ist mir Gunthead nicht eingefallen? Das, der, den Gunthead ich nannte, das war der, der damals Hal Jordan den Ring gegeben hatte. Ne? Ja, da ist aber derselbe. Ich glaube, Gantz ist es auch gewesen, der ihm gesagt hat, dass er nicht weiter... Genau. Also der das ist übrigens interessant dabei, so als Quell, der ist ja sozusagen der Junge. Also die sehen ja die Guardians. Ja, das ist im Prinzip der junge Unerfahrene, der ist also nur 8 Milliarden Jahre alt. Irgendwie sowas, genau. Er ist also der junge Unerfahrene und er macht sich also davon. Und den haben die auch extra dafür erschaffen. Ja. Ne? Also und er ist dafür verantwortlich, dass es danach überhaupt noch Green Lanterns gab, weil er hat einen Ring und diesen Ring schickt er wieder zur Erde. Achso, ich lese es übrigens gerade, warum der Cyborg das gemacht hatte, um die Erde in eine Kriegswelt zu transformieren. Stimmt, das ist der Dauerapokalypse. Ja. Und Coast City sollte eine der 4 Stationen für diese Engine sein. Aber wie gesagt, Ganthet. Das kann ich wieder zumachen. So. Ganthet ist der einzige Überlebende. Also rettet also quasi einen Ring. Ja. Hal Jordan geht im Prinzip in die Zentralbatterie und wird eins mit der Zentralbatterie. Wird eins mit der Zentralbatterie. Ja. Hat dieses neue Outfit. Und wird zu Parallax. Wird zu Parallax. Und das Heft hatte dieses wunderbare, ich habe es doch heute selber noch in der Hand gehabt als Vorbereitung. Dieses Glow-in-the-Dark-Cover. Oh, ja, nice. Wo man sieht, wie er aus dieser Batterie rausfliegt und hat diese, ich sag jetzt mal Rüstung. Also für 90er Jahre war es eine verdammt cool gemachte Rüstung. Und er hat jetzt also kein Kostüm, er hat eine Rüstung. Mhm. Das war ja auch so ein Trend, weil das musste man haben, es waren die 90er. Ja. Und er hat also diese Rüstung, er ist Parallax. Ja. Was er nicht weiß, ist, es gibt wieder Green Lantern. Ja, weil Ganthet ist mit einem Ring entkommen, hat sich zur Erde teleportiert, weil wohin sonst? Weil das ist der Mittelpunkt des Universums. Und drückt halt dem erstbesten, dem begegnenden den Ring in die Hand. Und das ist ein Comiczeichner. Das ist Kyle Rayner. Kyle Rayner, genau. Kyle Rayner. Und Kyle Rayner hat dann zuerst das klassische Kostüm. Mhm. Das klassische Green Lantern. Ein paar Hefte lang hat er das klassische Green Lantern. Und weil er nämlich Comiczeichner ist, er zeichnet sich selber quasi auf Comicpapier. Ein cooleres Kostüm. Cooleres Kostüm und kann das dann mit seinem Kraftring, mit dem Green Lantern Ring, kann er das quasi erzeugen, dieses Dunkle, was so ein bisschen geteilt ist mit dieser wahnsinnig massiven Maske vor dem Gesicht. Genau. Das ist dann für die nächsten Jahre. Die aktuelle Lantern. Ist er dann Green Lantern? Bis zu Final Night war das, glaube ich. Nee. Doch, Final Night. Wo die Sonne ausgeht. Ja, wobei dann Kyle Rayner. Oder was Zero Hour? Ich werfe das immer durcheinander. Bei Kyle Rayner bleibt Green Lantern. Nur Hal Jordan lässt irgendwann lässt Parallax hinter sich und wird zu Spectre. War das so? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ehe dieser alles endet hier. Genau. Ja. A Blackest Night, Moment. Boah, das ist es ist lange her. Also wie gesagt, Hal Jordan war erst Green Lantern, dann war er Parallax, dann war er zwischenzeitlich der Spectre, genau. Neue Version von Spectre. Und dann hat man ja hinterher, dann hat sich rausgestellt, dass Hal Jordan ja eben gar nicht eigentlich so böse und durchgedreht war. Ja, das fand ich. Sondern er hatte irgendwie beim Essen irgendwie einen Parasiten verschluckt oder sowas. Also man hat es dann so geretconnt, ich glaube, das war in Blackest Night, hat man es, glaube ich, gemacht, dass Parallax war ein Parasit, er hatte Hal Jordan. Parallax hatte ihn übernommen und wurde ihn dann los und ja. Ja, also. Ja. Aber er war, wie gesagt, er war der Dritte in der Reihe der Gefallenen. Mhm. Ja, der andere war der Ritter, der gefallen war. Ja. Dazwischen. Und da ist eben das Interessante, Es gibt ja... Es war doch Zero Hour, siehst du? Es war Zero Hour, ne? Die Crossover Zero Hour. Ja. Und da stirbt nämlich eigentlich Parallax... Nee, es opfert sich Kyle Rayner im Prinzip, um Parallax aufzuhalten. Richtig. Das war bei Zero Hour. Genau. So war das. Und er sozusagen um die Seele sozusagen, da wurde wieder aufgenommen, deswegen genau. War er Spectre. Ja. Genau. Ja. Wie gesagt, es ist alles sehr, sehr... Puh. Ja. Also, 93, 94, schon ein paar Tage her. Ja, wer sagt, dass das, genau, 94 war Zero Hour. Und ich muss sagen, ich habe damals auch, weil da sind so dermaßen viele Helden drin vorgekommen, da habe ich im Leben noch nichts von gehört. Wenn du nur Deutsch gelesen hast, keine Chance. Nee. Das war einfach... Absolut keine Chance. Und es war ja diese Zeit dieser massiven Company-wide Crossovers. Also wenn du da nicht alle 50 Hefte gekauft hast, hattest du irgendwie keine Chance. Ja, ja. Ja. Aber, ja, hier sieht man es. Ja. Ne? Also Teil also vor allem, ist vor allem, weil immer auch in diesen Crossovers, es kamen einfach Sachen drin vor, die hast du, also ich sage jetzt mal, damit du irgendwie doch komplett, wie jetzt zum Beispiel Zero Hour, ja, damit man es wirklich jetzt im vollen Bild hatte, du musstest solche Granatentitel lesen wie Guy Gardner Warrior, ja, Damage? Habe ich noch nie was von gehört. Also Damage. Guy Gardner Warrior. Justice League Task Force. Legionnaires. Genau. Also du musstest sowohl Legion lesen, wie Legion of Superheroes, wie Legionnaires. Ja. Valor. Und genau. Oder du hattest natürlich überhaupt keine Chance, wenn du nicht Showcase 94 8 bis 10 gelesen hattest. Die Prelude. Das war immer ein Prelude, ja. Also man sieht wirklich diese Crossovers, wie die eben angelegt waren, um dich wirklich jetzt dazu zu bringen, auch noch den hinterletzten Titel, den du normalerweise keinen Bock drauf hast. Ich muss halt sagen, das hat mich halt überhaupt nicht abgeholt, diese Serie, weil ich habe es auch irgendwie, glaube ich, bis heute nicht wirklich kapiert, weil Zero Hour ist halt, da kamen irgendwelche Helden drin, die haben gekämpft und... Also es war, man musste jedes Jahr das Mega-Crossover haben, weil, wie gesagt, es war ein Weekly. Ja, ja. Also, ja, ja. Schwierig. Ja. Aber wie gesagt, wir hatten dann irgendwann... Um Ecken hatten wir unseren Green Lantern wieder, dann hatten wir unseren Superman wieder, unseren Dark Knight hatten wir auch wieder. Du hast halt gesagt, dass das Wonder Woman halt auch kurzzeitig durch Artemis ersetzt worden ist. Genau, also das Interessante war eben, was man sehen konnte, dass es eben dieser Trend war in den 90ern, der eben der Versuch von DC und Marvel wieder cool zu werden, nachdem entweder die Titel nicht mehr so als cool empfunden wurden oder... wie jetzt im Falle von Marvel, dass man eine Menge Leute, die coole Zeichner, Autoren waren, verloren die hat. Hatte man verloren. Nur so als Kurs, wir wollten ja jetzt heute auf die DCs drauf gucken, aber da kommt dann zum Beispiel sowas her wie bei Avengers tragen sie plötzlich alle Lederjacken mit Avengers Logo drauf. Das war die Idee von Marvel, wie man wieder cool ist. Ja. Also was man eben gesehen hatte, war dieses, wir ersetzen eine Figur durch eine andere. Ich oder meine, durch es eine gibt Reihe. Cooleres als ein Superman mit Vokuhila. Richtig. Also bitte. Ja. Also kann man sagen, also Superman Blue, also dieser Electric Superman, Superman Blue, Superman Red nachher, war ein wesentlich cooleres Ding als Mullet Superman. Das habe ich als Glow in the Dark, aber lustigerweise. Ich auch. Und das funktioniert sogar noch. Ich habe es schon lange nicht mehr draußen gehabt. Aber ich habe es letztens nochmal ausprobiert. Okay. Ja, also ich habe auch nochmal den Hal Jordan nochmal schön so mal hingelegt. Also er tut es noch. Also das war eben dieses, wir ersetzen eine Figur durch eine andere oder durch eine ganze Reihe. Ja. Und dann, ne, Bruce Wayne raus, Jean-Paul Valley rein mit Azrael as Batsuit, Hal Jordan raus, Kyle Rayner rein. Und man hat das da nochmal versucht. Allerdings war es da nicht so eine Mega-Saga, so eine wesentlich kleine. Man hat es sogar dann, wie gesagt, nochmal versucht mit Wonder Woman. Die Story war schlicht und ergreifend die. Das ist dann... ich kann es nicht aussprechen. Wonder Womans Mutter. Hippolyta? Hippolia. Also Wonder Womans Mutter. Ja. Wonder Woman Serie. Ja. Senior? Ja. Also Wonder Womans Mutter Mother. Ja. Hat eine Vision, dass Wonder Woman stirbt. Oh. Ah, Hippolyta. Ja. So. Sie hat eine Vision, dass Wonder Woman stirbt. So. Okay. Und was sie schlicht und ergreifend tut, sie veranstaltet einen Contest. Wer die Nächste werden darf. Für Wonder Woman. Und dreht das Ganze so, dass Diana verliert und Artemis gewinnt. Okay. So, dass Artemis wird die neue Wonder Woman. So, sie bekommt ein Kostüm, das ist so ähnlich wie das von Wonder Woman. Wonder Woman bekommt so eine Art Biker-Outfit. Das heißt, sie hat auch so eine Lederjacke, irgendwie so ein Bustier-Oberteil und irgendwie Stiefel, also irgendwie so, ich sag mal, wirklich so eine Art Biker-Girl-Outfit. Und das Interessante dabei ist, Wonder Woman stirbt tatsächlich. Oh, okay. Ja, weil dann in dieser Story eben tatsächlich so ist, dass Artemis da im Artemis stirbt, aber Artemis war in dem Moment Wonder Woman. Okay. Ja, und Wonder Woman und dann kehrt allerdings haben sie das Ganze dann wieder nach ein paar Heften ist das Ganze durch und das Ganze wird dann wieder zurückgedreht. Heißt also, dann ist wieder Diana, ist wieder Wonder Woman, wieder in ihrem Kostüm und so weiter. Okay, weil ich habe tatsächlich Wonder Woman komplett, also ich habe sie nie gelesen. Ja. Ich mag den Film, aber ich kann da nicht so viel zu sagen. Weil das hat man gesehen. Das haben die Verlage verstanden. Es war immer ein guter Aufhänger, wenn man sagt, wir haben hier eine neue Figur. Also jemand anders ist jetzt Wonder Woman. Das ist für dich der ideale Zeitpunkt einzusteigen, weil das ist dann der perfekte Jumping-on-Point. Ja, eine 1 produziert immer Verkaufszahlen. Ja, es war ja noch nicht mal eine 1. Da kannst du übrigens das Interessante sehen. Da kannst du das sehen. Ich glaube, bei Green Lantern gab es die 1, glaube ich sogar. Ja. Es gab es über Superman. Ja gut, sie haben Nummer 1 Hefte generiert, weil Superboy 1, Steel 1 und so weiter. Bei Batman ist das eigentlich, lief es durch. Die wirklichen Einser, die kamen erst mit New 52, glaube ich. Ja. Also diese wahnsinnige Invasion mit wir halten alles an und machen neue Nummer 1 und so, das war noch nicht so da. Ja, aber da sind sie ja generell, sind sie komplett durchgedreht. Aber diese Gefallenen, wie gesagt, das ist wirklich, die sind einmal wirklich durch. Superman, Batman, Green Lantern und Wonder Woman. Wonder Woman durch. Die hatten das alle. Also die A-Liste haben sie im Prinzip alle gekillt, mehr oder weniger. Genau, also Flash hatte oder es fallen nicht. Lassen. Flash hatte es nicht, weil Flash war, also der Barry Allen Flash war schon gestorben. Ja, aber es gab hier schon mehrere Flashs, ne? Also das. Ja, aber der Barry Allen Flash war gestorben in Crisis. Ja. Interessanterweise zusammen mit dem Redcon für, wir sagten hier Parallax, der Redcon für Green Lantern. Haben sie ihn wiedergebracht. Brachte auch Barry Allen zurück. Ja, das war halt, ich meine, Wally West war ja auch nicht verkehrt, also es war. Nö. Aber bei den Lanterns ist es sowieso, es gab immer mehrere Speedster irgendwie. Also es gab halt diesen Ur-Speedster. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie der nochmal hieß. Jay Garrick? Jay Garrick war es. Jay Garrick ist der mit dem Helm. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß und sagt direkt den Namen. Ist auch nicht schlecht. Ist der mit dem Hermes-Helm? Der mit dem Hermes-Helm, genau. Dann kam halt Barry Allen, dann kam Wally West. Der vorher Kid Flash war. Also das war da folgerichtig. Genau. Dann kam Bart Allen, hieß er, glaube ich. Genau. Weil dann Impulse. Kommt Impulse. Wobei, Impulse war halt witzig, weil das war ja eigentlich nur eine Warnung von Batman und danach hat er sich dann auch irgendwie Kid Flash genannt. Ne? Genau, weil Kid Flash war zu Flash geworden. Dann hat man das quasi von unten her aufgefüllt. Ja. Mit Jesse Quick und anderen. Dann kam nämlich nachher von, ich glaube, es war mal Mark Waid oder so. Also da kam nachher die Idee mit der Speed Force auf. Dass man eben jede Menge Speedster haben konnte, weil es Leute gab, die auf die Speed Force zugreifen konnten. Wie gesagt, Green Lantern war immer schon als Polizei. Also zumindest ab dem... Das ist ja vom Grundkonzept her so. Aber wir hatten auch schon einen Guy Gardner, wir hatten einen John Stewart. Richtig, also ab dem Silver Age, also ab Hal Jordan, ist es so, dass es diese Polizeitruppe ist, da war es normal. Genau. Und das war sowieso etabliert, dass es da mehrere gab. Es ist eben interessant für die, die so genau zugeschnitten sind, wie jetzt Superman oder Batman, muss man jetzt nicht sagen, es gibt 5 Superman und es gibt nicht 5 Batman oder sowas. wo man immer sagt, das ist dieser eine. Ja. Das hat man aber auch nicht, ich meine, das hat den ja kein Mensch mehr abgekauft, als in den 2000ern irgendwann, was in 2000 oder noch später, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur so nebenbei mitbekommen, dass da als Darkseid halt Batman gekillt hat. Final Crisis. Bei Final Crisis, es ist halt, kein Mensch hat ja. Wird jetzt Nightwing der neue Batman? Ja, für eine Zeit ist das, glaube ich, sogar gewollt also gewesen. Genau, aber, also das war eben der Witz. Ne? Also, man hat es gelesen, es war Final Crisis. Ja. Ich hab's damals noch gelesen, es war Final Crisis, Batman starb. Stimmt, kurz vor New 52 war das. Genau, dann war Battle for the Cowl. Genau. Und jeder wusste... Letzten Endes ist es sowieso wieder Bruce Wayne, weil Bruce Wayne ist Batman. Punkt. Genau, und dann war tatsächlich Dick Grayson war dann am Ende von Battle for the Cowl. Ja. Er war dann Batman. Ja. Mit Damian als Robin. Und während das lief, quasi, hat sich dann Bruce Wayne über diese unterschiedlichen... Ja, seine Seele ist durch alle möglichen Zeitalter gewandert, genau, und war da Batman. Er ist dann irgendwie von der Steinzeit bis, hast du nicht gesehen, war er immer Batman. Er war immer Batman. So, und auf jeden Fall hat er sich da zurückgekämpft und war dann wieder Batman. Ja. Und da war New 52 und da war sowieso Latte. So ein bisschen Into the Batverse. Ja. Ja, aber dann war New 52 und da war sowieso Latte. Ja, bis dann nicht mehr 52 war. Dann war New 52, dann war es sowieso Latte. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin. Und dann war New 52 wieder Latte, weil es Rebirth gab oder sowas. Oder Convergence oder sowas noch dazwischen. Also auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung. Die haben sich dann auch irgendwann alle möglichen auf so eine Kampffeld gebracht. Wie gesagt, also New 52 war es für mich dann auch nicht mehr. Da habe ich noch Spaß gehabt, obwohl sie da teilweise, da habe ich eher den Batman-Lauf, da sind ein paar ganz gute Sachen gewesen, also diese ganze Court of the Owls, ja. Das ist sehr, sehr geil gewesen, weil es auch mal wirklich was Neues gewesen ist. Ja. Ich fand nur die Idee. Superman war halt witzig, weil du hast, ne, deswegen steht da, ich habe immer noch Wonder Woman offen, ne, Partner, Superman, Batman, Steve Trevor, da war nämlich die Beziehung von Clark Kent oder Superman war nicht Lois Lane, das waren nur Freunde. Das war Wonder Woman und ja. Was übrigens ein interessanter Rückgriff ist auf tatsächlich dieses John Byrne Reboot von 85 mit Man of Steel, weil zu Anfang ist das auch so ein bisschen so eine Dreiecksnummer, dass er sich nämlich auch unter anderem für Wonder Woman interessiert. Ja, ich kenne ein Ding, wo er mit, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Da ist er irgendwie auf einem Planeten mit Wonder Woman gefangen und verbringt da was weiß ich wie viele zig Jahre und wird dann uralt und verbringt halt ein ganzes Leben mit Wonder Woman auf diesem Planeten. Und als uralter Mann stirbt er dann, glaube ich, oder also nicht, New 52 ist in dem Sinne nur interessant, wenn man sich fragt, warum sieht Superman eigentlich in Man of Steel so aus, wie er aussieht. Ja. Das wäre jetzt ohne... ja gut, Superman, da kommt halt eben auch wieder dann Doomsday vor. Ja. Aber der Look, also das Kostüm, das ist jetzt ohne New 52 wäre das nicht denkbar. Dann, sonst wären wir beim Klassischen wieder. Ja, Superman kommt. Superman, also Doomsday ist so krass mittlerweile, dass Doomsday im Prinzip eine Aura hat und Leute dadurch tötet. Superman kommt halt an, haut Superman platt, hat aber Doomsday irgendwie eingeatmet und wird dann selber teilweise zu Doomsday. Ich habe die Story nicht ganz verstanden. Ich habe es auch nicht ganz gelesen. Ich muss, bitte hatet mich nicht. Aber der Doomsday, der Originale, ja. Ne. Damit sind wir eigentlich fast schon durch, ne? Ja. Weil also das ist wirklich so der Trend, wenn man sagt 90er und DC, das ist eine Sache, die hat... Gefallene Helden. Gefallene Helden, das war von 92 ein paar Jahre. Ja. Das war das Ding. Ja. Wo man sich echt gefragt hat, so was war denn da los? Ne, aber genau. Das haben wir ja jetzt... Riesige Bände. Also wenn man sich die ganze Superman-Doomsday-Saga, wenn man Reign of Superman und bis Return und weiter... Das kriegt man eigentlich nur mit Nightfall, mit den... und Nightfall, jede Menge Bände. Also da ging richtig, richtig viel. Das war auch ja der große Boom damals. Bei Nightfall, es ging ja weiter. Ne? Das ist ja... klar, du hast halt Nightfall. Dann kam halt eben diese Phase, wo es dann ging. Dann ging es mit der Seuche weiter, wo dann erst eine Seuche kam, fürchterlich aktuelles Thema, dann kam die Seuche nochmal zurück, dann kam Cataclysm, wo dann komplett Gotham City von einem Erdbeben zerstört worden ist. Contagion, Cataclysm, No Man's Land. No Man's Land und so weiter. Also da kommt, da kommt mit Doomsday. Ganz viel Endzeit in den 90ern. Genau, also auch mit der Doomsday-Saga und dann mit Nightfall. Da kommen diese richtig großen Story-Arcs her. Was der Sache gar nicht mal so schlecht getan hat. Also heute wird es ein bisschen übertrieben, weil man genau weiß, wenn er einen killt. Also du kannst die Leute eigentlich nur noch überraschen, wenn er einen tötet und der bleibt tot. Das ist halt. Aber dafür musst du erstmal Zeit haben, um die wirklich zu überzeugen. Ja, ja, da musst du erstmal 20 Jahre warten und dann glauben sie, ach, der kommt bestimmt nochmal wieder. Mhm. Ja. Weil sie haben es halt so ein bisschen. Und das ist das Problem. Wenn du die Toten andauernd wiederbringst, dann wird der Tod irgendwann bedeutungslos. Und das ist halt das DC-Marvel-Problem. Das ist das Problem, ja. Aber das wäre zum Beispiel mal ein interessantes Thema. Wenn euch das Thema mal interessiert, wenn ihr wollt, dass wir darüber reden, dann schreibt es uns zum Beispiel bei YouTube in die Kommentare. Genau, ja, weil das ist nämlich nochmal ein schönes Thema. Ja, Superhelden, die im Comic gestorben und wiedergekommen sind. Da könnten wir uns sonst auch nochmal drum kümmern. Alles klar. Und in diesem Sinne, nach dieser wieder fürchterlich langen Folge. Wir bedanken uns bei allen, die bis zu diesem Schluss hier mit durchgehalten haben. Ja, vielen, vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal. Und abonniert uns. Abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Euch der Sawmaniac. Und der Watchman. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Geekplätzchen.